Die Dialoge, Seite 9. Machiavell: Es gibt Völker, die fähig sind, in der Ausübung der Freiheit Maß zu halten. Dauert die Freiheit an, so verwandelt sie sich in Zügellosigkeit. Es kommt zum Bürgerkrieg oder zum Gesellschaftskampf und der Staat ist verloren, sei es, dass er in Brüche geht und sich unter der Wirkung seiner eigenen Erschütterungen auflöst, sei es, dass seine Zwistigkeiten ihn zur Beute äußerer Feinde werden lassen.